Es fällt kein Meister vom Himmel, alles braucht seine Zeit. Übung führt zur Routine, doch was bis dahin bleibt, ist Schweiß durch Arbeit. Und wer das nicht begreift, dem erklär ich's mal so, dass er das dann begreift. Mit einem großen Geschrei kommen wir auf die Welt ganz nackt, ohne Plan, nichts wissend und könnt. Das ist Fakt, wir packen alles an und können immer mehr begreifen. Nach dem Krabbeln kommt das Hochziehen und schon stehen wir auf den Beinen. Der erste Schritt und schon wieder liegen wir da, doch wir geben nicht auf. Das Laufen geht klar, jeden Tag ein Stück weiter, die Lernphase liegt nicht brach. Unsere Muskeln bauen sich auf und schon bald sind wir stark. Alles klar, viel Zeit verging, aber es hat funktioniert. Und für den, der es nicht kapiert, hör zu, wie ich's nochmal erklär. Wir alle lernen das Sprechen, wir hören uns einfach ab. Dinge kriegen einen Namen, doch bis zum ersten Satz wird noch viel Zeit verstreichen, weil's mit den Lauten noch nicht klappt. Doch eines Tages ist's soweit und Wörter fließen wie ein Bach. All das und noch viel mehr geschieht durch Learning by Doing. Und wenn's beim ersten Mal nicht klappt, musst du's halt noch einmal versuchen. Wir lernen durchs Leben, zuerst laufen, dann reden. Und je weiter wir gehen, verbreitern sich unsere Wege. Es ist Learning by Doing, sollte der Faden mal reißen. Bald das Handtuch in der Hand und denke nicht daran zu schmeißen. Denn wir lernen durchs Leben, wir müssen reifen wie Reben. Talente ausbauen, veredeln, von 0 auf 100, das geht nicht. Es ist Learning by Doing, der erste Schritt auf der Stufe. Zuerst war der Samen und dann wuchs die Blume. Jetzt sitze ich hier mit meinem Stift und Papier, schreibe Worte aufs Blatt, alles läuft routiniert ab. Pfeile an Rhymes jeden Tag, ich muss die Spitze noch erreichen. Mein Talent ist nicht versteckt, wie beim Geld das Wasser zeichnen. Ich muss immer weiter schreiben, Ruhephasen will ich meiden. Denn man kommt nur voran, wenn man zur Tat schreitet. Das bedeutet, ich lerne täglich. LBD for life brennt in mir wie ein Teelicht. Geht nicht, gibt's nicht, am Ende steht das Resultat. Lokal Matador oder doch der Megastar. Es gibt niemanden, der keine Fehler macht, vor allem am Anfang. Es bedarf ein bisschen Übung und ich übe, bis ich's kann, Mann. Ich hab Ziele und Träume und es nicht nur beim Rap. Ich weiß, ich mach meinen Weg, bis mich der Atem verlässt. Gibt man mir eine 6, setz ich mich hin, lerne es. Doch da mir das nicht reicht, tu ich mehr, werde Chef. Bei mir gibt's nichts, das stärker ist, daher geb ich nicht auf. Halbes Wissen reicht nicht aus und baue ich darauf auf. Bild mich weiter, mach mich schlau, blühe auf wie ein Strauch. Und wenn du es nicht glaubst, check's nächstes Jahr nochmal aus. Alles, was ich brauch, ist nur ein einziger Satz, der zu mir passt und mich bereichert, mein persönlicher Schatz. Ja, ich hab ihn gefunden und er füllt mich durchs Leben. Sollte irgendwas nicht klappen, weiß ich, es wird weitergehen. Wir lernen durchs Leben, zuerst laufen, dann reden. Und je weiter wir gehen, verbreitern sich unsere Wege. Es ist Learning by Doing, sollte der Faden mal reißen. Bald das Handtuch in der Hand und denke nicht daran zu schmeißen. Denn wir lernen durchs Leben, wir müssen reifen wie Reben. Talente ausbauen, veredeln, von 0 auf 100, das geht nicht. Es ist Learning by Doing, der erste Schritt auf der Stufe. Zuerst war der Samen und dann wuchs die Blume. Wir lernen durchs Leben, zuerst laufen, dann reden. Und je weiter wir gehen, verbreitern sich unsere Wege. Es ist Learning by Doing, sollte der Faden mal reißen. Bald das Handtuch in der Hand und denke nicht daran zu schmeißen. Denn wir lernen durchs Leben, wir müssen reifen, wir reden. Talente ausbauen, veredeln, von 0 auf 100, das geht nicht. Es ist Learning by Doing, der erste Schritt auf der Stufe. Zuerst war der Samen und dann wuchs die Blume.